Geschichte mit akribischer Dominanz. Wir sollen glauben und nicht wissen. Völker Totentanz. Was ist wahr und was nicht? Was soll man glauben? Findet's heraus, lasst euch nicht eure Gedanken berauben. Seit Menschen denken können, rascht nicht das Schwert über die Masse, es ist die Lüge, wie sie bekehrt. Wir glauben das, was andere uns sagen, zu wissen, ohne es selbst zu denken. Unser Geist runterfordert und verschlissen. Wir lassen andere für uns denken und schreien dennoch lauter. Wenn die anderen die Dinge lenken, nehmen den Nachteil in Kauf. Was können wir wissen? Sapere aude! Was sollen wir tun? Was können wir hoffen? Sapere aude! Was ist der Mensch? Was können wir wissen? Sapere aude! Was sollen wir tun? Was können wir hoffen? Sapere aude! Was ist der Mensch? Ihre Maxime allgemeiner Wille zum Selbsthass, wurzellose Sklaven, verrückt nach Ruhm, ohne dass man ihn je erreichen kann. Geben Sie immer an, was wir zu wollen haben. In jedem Land, ja, die da oben, was können wir schon tun? Gebeugt und verzogen, Revolution in Kinderschuhen. Doch die Idee der Veränderung, sie wächst ohne Ende. Sapere aude und Carpe diem für die Wende. Wir lassen andere für uns denken und schreien dennoch lauter. Wenn die anderen die Dinge lenken, nehmen den Nachteil in Kauf. Was können wir wissen? Sapere aude! Was sollen wir tun? Was können wir hoffen? Sapere aude! Was ist der Mensch? Was können wir wissen? Sapere aude! Was sollen wir tun? Was können wir hoffen? Sapere aude! Was ist der Mensch? Sklaven, wir sind keine Sklaven, wir sind keine Sklaven. Wir sind